sitz auf deiner Couch, du gibst die Karten aus. Ich weiß nicht, was kommt, und verstärk mich in deinem Blick. Schau aus dem Fenster raus und hör dir zu, wie du was sagst, um die Uhr, wie sie leise tickt. Rettung ist nicht in Sicht, denn hier geht's nicht um mich. Du schweifst aus und machst rein Tisch. Du forderst mich heraus, ich seh's in deinem Gesicht. Willst wissen, was ich will, doch ich weiß es nicht. Mir fällt so vieles an, doch das hat damit nichts zu tun. Ich nehm meine Jacke und geh heim. Die Stadt, sie leuchtet und überall bist du. Du meinst, wir waren zusammen, doch von Anfang an lief ich nur nebenher. Du hast recht, ich erinnere mich. Du hast um mich gekämpft und wenn ich daran denk, wie lange schon, dann wird mir schwindelig. Doch mal angenommen, es wär nicht ganz so schwer, an mich heranzukommen, hätten wir es trotzdem hingekriegt. Mir fällt so vieles ein, doch das hat damit nichts zu tun. Und diese Stadt wird mir zu klein, denn sie leuchtet und überall bist du. Überall bist du, überall bist du.